er reitet so spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind, er hat den Knaben wohl in dem Arm, er fasst ihn sicher, er hält ihn warm, er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst Vater, du, den Erlkönig nicht, den allen König mit Kronenschweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif, es ist ein Nebelstreif. Komm, liebes Kind, komm, geh mit mir, ah, schöne Spiele spiel ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand, meine Mutter hat manch Gülden gewandt. Mein Vater, und hörst du nicht, was er, König, mir leise verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind, in dürren Blättern säuselt der Wind. Auch nicht Gewalt, mein Vater.